der Seele, die nach jenen Höhen verlangt. Vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt. Da scheinest du, o Lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne. Die nächt'ge Dämmrung teilt dein lieber Strahl, und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. Thank you.